SWR 2, jetzt Musik. Hören Sie nun ein Porträt des Berliner Komponisten Maximilian Markoll von Dirk Wierscholek. Aneignung und Verstärkung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können beruhigt sein. Die technischen Geräte im Sendestudio haben ebenso wenig ihr Verfallsdatum erreicht wie ihr heimischer Empfangsapparat. Die vokalen Klänge, die wir eben in durchaus ungewohnter Gestalt gehört haben, waren nicht etwa Resultat einer Störung, sondern erklangen in bester Absicht des Verantwortlichen. Bei diesen vermeintlich beschädigt daherkommenden Klängen handelte es sich um die Amplification 6.1 des Komponisten und Performers Maximilian Markoll, Teil einer Werkreihe, die sich ausschließlich auf Musik bezieht, die bereits geschrieben wurde. Bei der anfangs gehörten Vokalmusik handelte es sich in den Grundzügen um das Kyrie aus der Missa Pape Marcelli von Giovanni Pierluigi da Palestrina, geschrieben 1562. Nun ist die Verwendung von kompositorischem Fremdmaterial in der zeitgenössischen Musik für sich genommen längst keine erwähnenswerte Besonderheit mehr. Spätestens mit dem Abschied von der alten Avantgarde-Idee des Materialfortschritts zu Beginn der 1970er Jahre ist die Auseinandersetzung mit bestehender Musik zu einem komplexen Feld schier unbegrenzter Möglichkeiten zwischen analogem Zitat und digitalem Sampling avanciert. Und es mangelt nicht an Beispielen, wo Komponistinnen und Komponisten mit bemerkenswerter Konsequenz und Ausschließlichkeit mit Material arbeiten, das bereits existiert. Man denke nur an die Monadologien von Bernhard Lang, die allein aus kompositorischen Zellen fremder Musik ganz neue Stücke bauen, oder an Patricia Alessandrini, die genau den umgekehrten Weg geht und aus bestehenden Werken alles an Musik herausfiltert, was in den Noten steht, um die klanglichen Sekundärerscheinungen musikalischer Produktion in den Vordergrund zu rücken. Auch Maximilian Markolls Zugriff auf die soeben gehörte Vokalpolyphonie Palestrinas erscheint auffallend radikal, bildet sie doch die Grundlage für einen Prozess der Überformung, der sich konsequent auf die Manipulation der Wiedergabe konzentriert. Der Titel der inzwischen auf 7 Stücke angewachsenen Werkreihe verrät bereits Grundlegendes über deren Intention. Eine terminologische Kreuzung aus den Begriffen Appropriation, Aneignung und Amplification, Verstärkung. Grundidee: Die Performance einer bereits existierenden Komposition wird allein durch Prinzipien der Verstärkung, respektive vom Parameter Lautstärke beeinflusst. Der Notentext selbst bleibt völlig unangetastet. Maximilian Markoll über das Verfahren einer Amplopriffikation. Also das Paradoxe an dem Kompositionsprozess ist, dass die Reihenfolge irgendwie falsch rum ist. Also in dem Moment, wo ich beschließe, ein bestimmtes Stück zu machen, ist die Partitur bereits da. Und bevor ich überhaupt anfangen kann zu arbeiten, brauche ich eine Aufnahme davon. Dann geht es bei mir im Editor an die eigentliche Kompositionsarbeit, wo erstmal sozusagen ein bestimmter Zugriff auf das Original gefunden werden muss oder ein bestimmter kompositorischer Zugang, der nicht einfach nur über das Stück draufkommt, sondern aus dem, im besten Fall aus dem Stück heraus sich entwickelt. Das kann ganz unterschiedlich sein, weil da immer andere Aspekte eine Rolle spielen, beziehungsweise weil die Vorlagen immer andere Arten von Herausforderungen stellen. Aber es geht mir immer darum, dass diese kompositorische Arbeit sich direkt auf das Original bezieht und was mit meinem Zugang zu diesem Stück zu tun hat und auch mit diesem Stück selbst. Wenn das dann irgendwann passiert ist, dann existiert meine Amplopriffikation als ein Soundfile, als eine Audiodatei, in der aber eigentlich streng genommen keine Audioinformationen drin sind, sondern Steuerdaten. Und was dann live passiert, ist eine Multiplikation, Amplitudenmodulation von den live gespielten, dargebotenen Signalen mit den Verstärkungsspuren in diesen Audiofiles. Also was ich produziere, sind Tapes, Fixed Media, das sind vorproduzierte Spuren, die aber von alleine nicht klingen, sondern die auf die Originale, auf die Vorlagen aufmoduliert werden im Konzert. Wenn da erstmal so ein Ton steht, dann kann ich mit dem eine ganze Menge machen. Weil auch wenn ich nur mit Lautstärke arbeite, ist, das vergisst man so leicht, ist Amplitude eigentlich der absolute Atomparameter von Musik. Denn Musik und Klang ist nichts anderes als Amplitudenveränderung über der Zeit. Das heißt, eigentlich bin ich damit wirklich an der Aminosäure der Musik angekommen. Der Kompositionsprozess einer Amplification ließe sich somit in 4 Arbeitsphasen zusammenfassen. Auswahl einer bereits existierenden Komposition, Aufnahme der ausgewählten Musik im Hinblick auf die Möglichkeit einer späteren mehrspurigen Bearbeitung, Konzeption der Verstärkungsschichten in Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des Originals als eigentliche kompositorische Arbeit und schließlich die Performance, wo die Live-Interpretation der Vorlage per Clicktrack mit der elektronischen Bearbeitungsebene synchronisiert wird. Dabei ist es für die Hörwahrnehmung durchaus wichtig, dass die Darbietung der zugrunde liegenden Musik, die nach bestem Wissen und Gewissen der Interpreten erfolgen soll, während der Aufführung auch unverstärkt im Hintergrund hörbar bleibt und zusammen mit dem Lautsprecherklang etwas Neues, Drittes ergibt. Da die akustischen Mischungsverhältnisse der verschiedenen Ebenen je nach Gegebenheit des Aufführungsortes und der Position des Hörers im Raum naturgemäß variieren, sind die Live-Konturen einer Amplification nie gleich. Thank you. Das Spektrum der kompositorischen Vorlagen, mit denen sich die Amplifications bisher auseinandersetzten, ist auffallend breit gefächert und betrifft Musik aus unterschiedlichsten historischen Zusammenhängen. Klassische Solostücke neuer Musik wie Luciano Berios Sequenza 9c für Bassklarinette oder Franco Donatonis Ombra für Kontrabassklarinette, Kammermusik mit Gabriel Fauré's Après un rêve in der Bearbeitung für Cello und Klavier, experimentelle Arbeiten von Zeitgenossen wie Michael Meyerhoff, Marc-Lorenz Küseler oder Peter Ablinger. Die stilistische Bandbreite des Materials wirft zwangsläufig Fragen nach den Kriterien der Auswahl auf. Wann wird eine bereits geschriebene Musik für die Werkreihe interessant? Spielen strukturelle Gegebenheiten des Originals oder persönliche Vorlieben eine tragende Rolle? Die Stücke, die ich auswähle, die vereinen in sich verschiedene Gruppen von Aspekten, die dazu führen, dass ich sie benutze. Ich glaube, dass ein Aspekt davon ist, dass sie auf eine gewisse Art und Weise emblematisch sind oder ikonografisch für eine bestimmte Art von Musik. Mr. Papa Imacelli steht stilbildend für eine bestimmte Art von Renaissance-Vokalpolyphonie. Donatoni, Berio stehen für eine bestimmte Art von instrumentalem Umgang in den 80er Jahren. Michael Meyerhoff steht für eine bestimmte Ästhetik. Und auf der anderen Seite gibt es die Ebene, die damit zusammenhängt, dass in dem Moment, wo ich eine Renaissance-Messe von Palestrina nehme, nicht einfach nur den Palestrina nehme, weil der Palestrina an sich auch nicht mehr existiert, sondern ich nehme automatisch immer die komplette Rezeptionsgeschichte des Palestrinas mit. Die Amplifications brauchen einerseits inhaltlich wehrhaftes Material, auf der anderen Seite Stücke, die einen bestimmten Status erreicht haben, der sie einerseits schützt, aber andererseits für diese Art von, ich nenne das jetzt mal Angriff, auch wenn es nicht so gemeint ist, aber empfänglich macht. Also im Sinne von, wir brauchen neue Ideen über Klänge, die jeder kennt. Im Klangresultat erscheint diese elektronische Überformung der Vorlage vordergründig als akustische Fragmentierung, die sich zwischen den Extremen unmerklicher Vibrationen oder brutaler Zersplitterung bewegt, worin sich die einzelnen Klänge mit unterschiedlicher Frequenz und Rhythmik auflösen. Dieser Klangeindruck dürfte jedem bekannt sein, der einmal zum puren Vergnügen mit schnellen Bewegungen am Lautstärkeregler die Klänge eines Radios oder einer Musikanlage manipuliert hat. Der Eindruck einer spielerischen Destruktion überkommener musikalischer Zusammenhänge liegt nahe, führt jedoch in die falsche Richtung, um Marcols Absichten im Umgang mit dem Original zu verstehen. Vielmehr wollen diese scheinbar subversiven Klänge bei aller Widerborstigkeit einer in sich funktionierenden Musik keine Gewalt antun, sondern einen neuen Fokus auf geläufige Klangzusammenhänge legen. Ich kann nachvollziehen, dass man das als akustisches Stroboskop hört, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Die Oberfläche von Destruktionen ist da, aber ist überhaupt nicht der Fokus, sondern es geht eigentlich darum, die Vorlagen zu nehmen und sie durch eine bestimmte Art des Zugriffs in was Neues zu verwandeln. Durch das permanente Ein- und Ausfaden, das abrupte Wegblenden oder das in den Fokus nehmen von Teilbereichen der ursprünglichen Klangartikulation entstehen einerseits harte Schnitte und Risse in der musikalischen Faktur, die die Ausgangslage gegen den Strich bürsten, andererseits aber auch ein Intensivieren von Klangvaleurs, die in einer ständig wechselnden Beleuchtungssituation überraschende Perspektiven auf das Gegebene bereitstellen. Beide Ebenen, die instrumentale, also originale, und die elektronische, also überschreibende, sollen im Idealfall eine neue Intensität des Klingenden konstituieren. Der Ästhetik des Lautsprecherklangs kommt hierbei eine zentrale Funktion zu. Mir ist schon relativ früh aufgefallen, dass grundsätzlich bei Instrumental- und Vokalklängen aus dem Lautsprecher was Bestimmtes mit diesen Klängen passiert, nämlich dass man Dinge, die man vielleicht ausblenden würde, plötzlich zu einem signifikanten Bestandteil werden. Ich habe das mal mit Walter Benjamin das akustisch Unbewusste genannt. Bei Benjamin sind es Dinge, die man nur auf einem Foto sieht. So sind vielleicht bestimmte Aspekte eines Klangs, wenn sie aus einem Lautsprecher kommen, genauso signifikant wie alle anderen, weil man nicht mehr sagen kann, notwendigerweise, was jetzt hier im Vordergrund steht. Wenn ich zum Beispiel eine Linie von gestrichenen Tönen von einem Kontrabass höre, dann denke ich sozusagen die Geschichte dieser Aktion mit, nämlich das Notat, die Umsetzung des Notats in Klang. Das heißt, ich denke mit, was vielleicht gemeint ist. Der akustische Dreck, der auch da drin ist und da auch passiert, den nehme ich erstmal grundsätzlich vielleicht als nicht so signifikant wahr. Das ändert sich schlagartig, wenn dieselben Töne aus dem Lautsprecher kommen. Weil in dem Moment, wo diese Klänge aus dem Lautsprecher kommen, kann ich mir nicht mehr sicher sein, ob nicht genau das signifikanter Teil des Klangs ist. Das heißt, erstmal ist es so, dass in dem Moment, wo ich einen mechanisch generierten Klang in einen Lautsprecher lege, findet erstmal eine bestimmte Transformation statt, die Hierarchien egalisiert. Besonders eklatant erscheint die vermeintliche Fallhöhe von im traditionellen Sinne schönem Klang und den Verfahren der Amplification in der Amplification Nummer 3, die sich mit Gabriel Fauré's Abraison Rêve auseinandersetzt. Genauer gesagt, mit einer der zahlreichen Instrumentalbearbeitungen des prominenten Klavierliedes, hier eine Einrichtung für Cello und Klavier. Angesichts der elegischen Schönheit der Melodieführung wirkt die Zersplitterung des ursprünglichen Musikzusammenhanges hier vordergründig besonders schmerzhaft. Vielleicht aber potenziert sie am Ende sogar die Melancholie und Traurigkeit des Ausgangsstoffes im Sinne der Demonstration einer Vergeblichkeit ungefilterter musikalischer Schönheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wo der Traum schöner Musik sich längst ausgeträumt hat. Es folgt Gabriel Fauré's Abraison Rêve gleichsam als dreistufige Folge verschiedener Bearbeitungsmodi. Zunächst im Original für Sopran und Klavier, dann in der Version für Cello und Klavier, welche die Grundlage der dazugehörigen Amplification darstellt, und schließlich die Amplification Nummer 3. Je quitte la terre. Also der Fauré ist, beziehungsweise die Anthropifizierung davon, ist von der Wirkung her vielleicht erstmal brutaler als die anderen, weil es mit so starken Blöcken anfängt, die diesem lyrischen Impetus von dem Fauré eigentlich komplett widersprechen. Die Blöcke sind allerdings bewegt, das heißt, die sind nicht einfach nur statisch, sondern die haben eine innere Struktur. Und jetzt ist aber so, dass bei dem Fauré die Begleitung im Klavier aus repetierten Achtelakkorden besteht. Es gibt da ein harmonisches Tempo, nämlich die Akkordwechsel, und innerhalb der, oder sozusagen über diese Akkordwechsel hinüber gibt es innerrhythmisch diesen Achtelpuls, der die ganze Zeit durchläuft. Eigentlich habe ich mich auf diesen Umstand, der auch jetzt gar nicht so spezifisch Fauré ist, gestürzt und habe also innerlich rhythmisierte Blöcke gebaut, die eigentlich den Formverlauf komplett bestreiten. Mit Ausnahme vielleicht einer langen Strecke in der Mitte, in der nämlich die exakte rhythmische Kopie der Achtel des Fauré von der verwendeten Aufnahme verschoben auf die Aufnahme drüber kommen. Das heißt, dasselbe nochmal, aber was dadurch entsteht, ist ein total verzerrter, verwackelter Stolperpuls, der aber nicht sozusagen künstlich draufgesetzt ist, sondern der aus dem Material selber kommt. Die klanglichen Ergebnisse, die die von Markol selbst programmierte Bearbeitungssoftware produziert, beruhen also keineswegs auf Zufälligkeiten oder Automatismen. Sie sind vielmehr im Verantwortungsbereich des Komponisten anzusiedeln, der jedes einzelne Klangereignis im Dialog mit der Vorlage bewusst setzt. Und so war es auch explizit die Idee bei der Programmierung jener Software, Räume für Entscheidungsmöglichkeiten zu schaffen und möglichst wenig Struktur im Vorfeld zu determinieren. Ihm sei daran gelegen, so Markol, dass das Denken über Technologie zu einem neuen künstlerischen Arbeiten führt, nicht allein auf Vereinfachung und Effizienz angelegt ist, sondern das Denken im Idealfall selbst produktiv verändert. Insofern bilden die Zugriffe auf das Ausgangsmaterial immer andere Auseinandersetzungen mit den strukturellen Gegebenheiten der Vorlagen, an die Markol anknüpft, um sie im Prozess der Filterung und Neuakzentuierung zu etwas anderem weiterzudenken. Bei der Anthropification der Palestrina-Messe spielten naturgemäß ganz andere Aspekte eine Rolle als beim Fauré. Das Kyrie von Palestrina hat für mich subjektiv eine Sogwirkung, die eigentlich vom ersten Ton an mich in den Schlussakkord reinzieht. Daraus ist eigentlich die Form der Anthropifizierung entstanden. Von diesem Puls, der am Anfang recht langsam mit 2,5 Sekunden ungefähr anfängt und sich über die ganze Dauer des Stücks beschleunigt und am Ende genau die Modulationsfrequenz trifft, die den Schlussakkord vergrößert. Der zweite Teil der Palestrina Anthropification, der sich mit dem Gloria der zugrunde liegenden Messe beschäftigt, legt sein Augenmerk auf die spezifischen strukturellen Gegebenheiten der Vorlage. Der große Unterschied zwischen Kyrie und dem Gloria in Palestrina ist, dass im Kyrie die Stimmen wirklich maximal polyphon sind. Und im Gloria, wo es um Textverständlichkeit geht, ist Palestrina sehr, sehr viel homophoner, ne, im Satz. Und diesen Umstand habe ich mir sozusagen auch zu eigen gemacht und den findet man auch in der Anthropifizierung wieder, wo dann plötzlich alle Stimmen mit den gleichen Modulationssignalen versehen sind und sich das an verschiedenen Stellen aber dann doch unterscheidet oder dann so auseinanderbricht. Da spielt sozusagen das Homophone eine größere Rolle. Hello. Es passt im wahrsten Sinne des Wortes ins Bild von Maximilian Markholz Auffassung des Materials, dass die Materie des Klingenden sich auch jederzeit ins Visuelle weiten kann, was im Falle der Amplifications heißt, dass Markholz die akustische Abstraktion der elektronischen Bearbeitungsebene in eine optische transformiert hat, die die Amplituden des musikalischen Ablaufs praktisch 1:1 in großformatige Schwarz-Weiß-Grafiken übersetzen. Sie haben zwar keine unmittelbare Bedeutung für die Realisierung der Stücke im Sinne einer Partitur oder einer grafischen Spielanweisung, dennoch geben sie visuell Auskunft über die strukturellen Gegebenheiten der von Markholz gestalteten Bearbeitungsebene. Gleichsam ein Abdruck der akustischen Umformung, wo ein Wechselspiel aus Balken, Blöcken, zerfransten Kurven und Leerstellen Auskunft gibt über die Lautstärke, Dichte und Rhythmik der Schnittfrequenzen. Diese Visualisierungen sind dazu da, um die Gestaltung nachzuvollziehen, um betrachten zu können, was da in diesen Amplifizierungen eigentlich genau passiert und worin meine kompositorische Arbeit besteht, was ich da eigentlich tue. Und bin dann jetzt zu diesen großformatigen Prints gekommen, damit man eben sozusagen auf einen Blick auch die ganze Form erfassen kann. Und zwar außerhalb der musikalischen Zeit, unabhängig von der Vorlage, ne? Also die Visualisierung ist die einzige Möglichkeit nachzuvollziehen, was ich getan habe und was ich tue, ohne gleichzeitig die Vorlage mitzuhören. Auf der bildlichen Ebene präsentieren diese Visualisierungen einen abstrakten Minimalismus, dessen ästhetischer Eigenwert durchaus für sich sprechen kann. Eine wichtige Rolle bei der Idee einer Visualisierung der klanglichen Abläufe spielte die neueste Amplification 7 über ein Stück von Peter Ablinger. Das erste Stück, was von vornherein als Bild tatsächlich auch konzipiert war, war die Nummer 7. Und zwar weißweißlich 17c von Peter Ablinger für kleine Trommeln und Rauschen. Ich kann es kurz umreißen, was passiert. Das Stück besteht aus 40 Sekunden Rauschen aus dem Radio und 40 Sekunden Trommelwirbel. Und die Amplifizierungsschicht besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die digital abgetastete Hüllkurve einer Sprachaufnahme. Und der zweite Teil ist eine in Hüllkurveninformation zurücküberwandelte manuelle Kopie, also handgemalte Kopie eben dieser digitalen Hüllkurve. Da gibt es sozusagen das grafische Element schon im Kompositionsprozess drin, weil ich mich nämlich hinsetzen muss und diese digital erstellte Hüllkurve abmalen muss. So, das heißt, da gab es schon von vornherein ein bildnerisches Element in der Konzeption. Der Text, von dem diese Sprachaufnahme kommt, ist übrigens die Erklärung genau dieses Vorgangs. Also das ist sozusagen eine selbstreferenzielle Geschichte. Und der Zugang ist auch ganz klar, ne, weil Ablinger selber sehr viel mit Sprache gearbeitet hat, selber sehr viel mit Transkription von Sprache und mit dem Überformen, ne, also wenn das Klavier anfängt zu sprechen und so weiter. Das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie die Vorlage den Zugriff auf das Material katalysiert oder bedingt. An dem Punkt bin ich dann eigentlich darauf gekommen, die Formate zu ändern und auf diese großen Prints zu gehen. Und der ästhetische Eigenwert davon ist mir dann eigentlich erst aufgegangen, als ich es dann mal ausprobiert habe. Meine musikalischen Gedanken entstehen nur in Ausnahmefällen beim Schreiben von Noten auf Papier, erläuterte Maximilian Markol einmal seine ästhetischen Prämissen. Insofern folgen auch seine Ampropifications einer Auffassung musikalischer Kunst, die weniger der Idee eines vermeintlichen Erfindens verpflichtet ist, als, so hat es Markol einmal formuliert, dem Reagieren auf Vorhandenes als grundsätzlicher Ausgangspunkt für künstlerische Arbeit. Die Idee des Zugriffs auf das Material ist für Markol dabei nach eigener Aussage wichtiger als das Material selbst und der Versuch, eine kompositorische Personalsprache zu etablieren, deren klangliche Handschrift von Interpreten kultiviert wird. Unter diesen Voraussetzungen kann prinzipiell alles zu Material werden, was in Leben und Kunst existiert. Ein Ton, ein Geräusch, ein Cluster oder Dreiklang, ein Instrument, eine Struktur, eine Kompositionstechnik oder eben ein komplettes, bereits existierendes Stück mit seinem ganz eigenen Werkzusammenhang. Markols Ästhetik, die potenziell jedes akustische Phänomen, ob nun Realklang oder Musik, einer ästhetischen Neubestimmung unterziehen kann, steht hierin Traditionen elektroakustischer Musik nahe, wie sie die Musik konkret bereits zu Beginn der 1950er Jahre ausgeprägt hatte. Anders als bei den französischen Pionieren der elektronischen Collage stehen bei Markol jedoch Prinzipien der Transformation und Umformung im Vordergrund, die den Kontext des verarbeiteten Materials immer mittransportieren wollen. Erstmal ist das Grundsätzliche an der Musik konkret, dass der Zugriff auf das Material einer ist, der die Quelle des Materials eigentlich ignoriert, wenn nicht sogar ganz bewusst, also außen vor lässt. Das hat auch die Musik konkret mit Cage gemeinsam, wenn er sagt, let the sounds be themselves. Was exakt das Gegenteil ist von dem, was mich eigentlich interessiert. Gleichwohl bin ich trotzdem auch Klangfetischist. Also das kann ich auch nicht ausblenden, dass mich Klänge faszinieren und begeistern und berühren, aber trotzdem im Zweifel immer für die Bedeutung. Also es geht mir eben nicht so sehr um den Klang an sich, als vielmehr um den Kontext, aus dem er kommt, beziehungsweise den er immer mitbringt. Dieser Imperativ der Musik konkret, eben die Quellen zu verweigern und nicht mitzuhören, der funktioniert für mich einfach nicht. Dann hört man halt einen elektronischen Klang, der hat für mich auch eine Geschichte und der hat auch einen Kontext und der hat auch sozusagen eine Genesis, die nicht einfach aus der Luft gegriffen ist. Ne? Das schwingt immer mit. Den Klang an sich gibt es nicht. Thank you. Ein Ausschnitt aus Machine Construction Aftermath, dem dritten Stück der Werkreihe Compounds von Maximilian Markoll, die auf einem Netzwerk von Feldaufnahmen aus der alltäglichen Umgebung des Komponisten basiert. Verwendete Materialien, ein Mähdrescher auf einem Feld in Norddeutschland, Renovierungsarbeiten in einer Berliner Wohnung, ein tropfender Wasserhahn in Köln, Atemgeräusche beim Sex, eine auskühlende Herdplatte, eine Boeing 747, staubsaugende Nachbarn, die Klimaanlage einer Berliner Bar, ein U-Bahn-Lüftungsschacht in Mailand, eine Kettensäge. Realklänge also, die einerseits in Form von Tape-Zuspielungen gleichsam konkret im Klanggewebe auftauchen, als elektronische Derivate erscheinen oder per Klanganalyse strukturell in Instrumentalstimmen transformiert wurden, in diesem Fall für ein mikrotonales Trio aus Horn, Posaune und Tuba. Der englische Begriff Compound ist hier, insbesondere in seiner Bedeutung von stofflicher Zusammensetzung oder Verbindung verschiedener Elemente, durchaus wörtlich zu nehmen. Ähnlich einer chemischen Reaktion geht es in den Compounds einerseits um die Energie, die aus dem Zusammenprall verschiedener Kontexte und Bedeutungen resultiert, andererseits aber auch darum, verborgene Beziehungen zwischen an sich heterogenen Materialien herzustellen und im Sinne eines akustischen Zettelkastens miteinander zu vernetzen.

Aneignung und Verstärkung. In SWR 2 Jetzt Musik hörten Sie ein Porträt des Berliner Komponisten Maximilian Markoll von Dirk Wischolek.